Kundgabe 2459. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.08.1942. Kurze Richtschnur für das Leben. Euer Leben soll sein ein Wirken in Liebe. Und was ihr auch beginnet, immer soll die Liebe die Triebkraft sein. Und immer sollt ihr in innerlicher Verbindung stehen mit Gott. Und ihr seid mit Gott verbunden, so ihr in der Liebe tätig seid. Und dazu habt ihr stets und ständig Gelegenheit. Immer werdet ihr hilfsbedürftigen Mitmenschen eure Hilfe zuwenden können, sei es körperlich oder geistig. Jedes gute Wort, jede hilfsbereite Tat ist ein Liebeswerk, so es aus dem Herzen kommt, das heißt, freiwillig, im Drang zu helfen, getan wird. Und Gott ersieht den Willen eures Herzens. Er weiß um eure Gesinnung und bewertet danach auch eure Liebestat. Und somit erfüllet ihr das größte Gebot: Gott über alles zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Denn so wie ihr den Mitmenschen Gutes tut, so wie ihr wie Brüder zueinander steht und einander dienet, beweiset ihr auch Gott eure Liebe zu ihm. Denn ihr liebt in eurem Nächsten auch den, der ihn erschaffen hat. Ihr liebet den Vater, aus dem ihr alle als seine Geschöpfe hervorgegangen seid. Und ihr nähert euch immer mehr eurem Ausgang von Ewigkeit. Ihr kommt Gott nahe, von dem ihr euch dereinst getrennt habt. Ihr kehret durch die Liebe wieder zu dem zurück, der in sich die Liebe ist. Und also erfüllet ihr nun auch eure Erdenaufgabe, indem ihr euch so formt, wie es Gottes Wille ist. Indem ihr euer Herz durch Liebeswirken gestaltet zur würdigen Aufnahme des göttlichen Liebegeistes. Um das zu fassen, müsstet ihr wissen, dass eure Seele sich einen soll mit dem Geist in euch, der, als göttlicher Geistesfunke in euch gelegt, seiner Erweckung harrt durch Liebeswirken. Erst wenn dieser Geistesfunke in euch zum Erwachen gebracht worden ist, kann er wirksam werden, das heißt, er kann euch von innen heraus belehren. Und so ihr in der Liebe verbleibet, zieht ihr den göttlichen Geist zu euch heran, der sich mit dem Geistesfunken in euch verbindet. Und so kann eure Seele in aller Fülle die ewige Gottheit, den göttlichen Geist, in sich bergen, so ihr euch bemüht, sie dem Willen Gottes gemäß zu formen. Indem ihr also arbeitet an eurer Seele, das heißt, ankämpft gegen schlechte Gedanken und Begierden und einen gerechten, reinen, liebetätigen Lebenswandel anstrebt. Das ist alles, was Gott von euch verlangt während eures Erdenlebens. Und damit ihr das auch vermöget, stellt er euch ungemessen seine Gnade zur Verfügung, seine Hilfe, seine Kraft, die ihr aber im Gebet anfordern müsset, die ihr erbitten müsset, auf das sie euch zugehen kann. Denn nur durch das bewusste Begehren derselben strömt sie euch zu, weil ihr dadurch Gott euren Willen bekundet, dass ihr zu ihm verlangt. Dann erfasst euch seine Liebe und er lässet euch nimmermehr fallen. Er belehret euch durch seinen Geist in euch und führet euch ein in die Wahrheit. Amen.